Es ist für mich eine besondere Ehre, heute Morgen hier zu sein. Ich fühle mich so wohl bei euch hier in Berlin. Ich habe zu meiner Frau soeben gesagt, die Barbara hat eigentlich mich genau beschrieben jetzt in dem prophetischen Wort. Ich lebe in Brasilien mit meiner Frau. Wir sind vor 10 Jahren nach Amerika gesiedelt, weil mitten in der Nacht Gott zu mir gesagt hat, geh nach Amerika. Das, was meine Frau eigentlich nie wollte, obwohl sie Amerikanerin ist. Sie sagte immer, ich lebe überall auf der Welt, nur nie mehr in Amerika. Also habe ich gesagt, Herr, wenn du mir sagst, geh nach Amerika, musst du jetzt mit deiner Tochter reden. Das ist dein Job. 4 Monate später sprach Gott zu ihr und wir siedelten in dem Jahr nach Amerika. Und in 2011 war ich bei einer Konferenz in Florida, dort wollte ich eigentlich nicht hin. Ich musste einen Urlaub, den ich 4 Jahre vorausgeplant habe, dadurch verkürzen. Der war ein besonders wichtiger Urlaub mit mir und meinem besten Freund aus Österreich, ein Motorradurlaub durch die Vereinigten Staaten, auf den wir 4 Jahre gespart hatten und den mussten wir uns dann beeinschränken, also kürzen. Und als ich zu dieser Konferenz in Florida fuhr und dort predigte, war die Gegenwart Gottes so stark. Und als die Gegenwart Gottes so stark war, da kniete ich so am Boden und der Herr sprach zu meinem Herzen. Ganz klar, wirst du wirklich alles für mich tun? Und ich sagte, ja, das werde ich. Und dann sprach Gott zu meinem Herzen, wirst du auch für mich nach Brasilien gehen? Und das war eigentlich nie, was ich wollte. Ich war zwar ein paar Mal in Brasilien, aber dort zu leben, die Kultur, die Sprache zu lernen, das war das Letzte, was ich wollte. Aber ich sagte zu meiner Frau, wir siedeln nach Brasilien. Und sind im März dieses Jahres nach Brasilien übersiedelt. Dort leben wir jetzt als Missionare, haben uns gut eingelebt, so gut man halt es kann, sind dabei, die Sprache zu lernen und wir fühlen uns dort sehr wohl. Aber als ich in Brasilien war, zuerst möchte ich euch gratulieren zum Weltmeistertitel. Als ich in Brasilien war, habe ich vom ersten Augenblick an mit Deutschland mitgefiebert. Und ich habe gehofft und sogar gebetet, dass Deutschland Brasilien vernichtet. Ich habe, na jetzt hört mal zu, na nur mal mit der Ruhe. Ich war circa 2 Monate vor der Konferenz, predigte in einer Gemeinde in Brasilien und plötzlich kam der Geist Gottes über mich und ich weissagte über das Land Brasiliens, dass Gott Brasilien eine Heimsuchung schenken wird und eine außergewöhnliche Erweckung, aber zuvor wird Gott dieses Land erschüttern und er wird bei der WM beginnen, Brasilien zu erschüttern. Das habe ich dort so öffentlich prophezeit. Na dann kam die WM und ich habe mit Deutschland von Anfang an mitgefiebert, aber als dann Brasilien nie so richtig erschüttert wurde bei der WM, da kam es dann zu Brasilien-Deutschland. Und dann habe ich gesagt, Herr, du musst jetzt meine Prophetie erhören und erfüllen. Und das hat er dann auch wunderbar getan. Entschuldigung für meine Freunde aus Brasilien. Aber Gott erfüllt sein Wort. Wolfert, es ist ausreichend sogar, eben. Wolfert, als deine Frau gesagt hat, dass dir so die Landschaft und die Berge so gut gefallen, da habe ich mir gedacht, du wirst dich im Himmel wohlfühlen. Ich war ja vor, was wahrscheinlich niemand von euch weiß, aber vor etwa 3 Jahren hatte ich einen Herzstillstand und starb. Und als ich dann tot war, hat Jesus mich in dem Himmel, war ich im Himmel und Jesus hat mich durch den Himmel geführt. Was mein Leben grundlegend verändert hat. Ich möchte euch sagen, der Himmel ist nicht nur schön und wunderbar, er ist ein realer Ort. Und dort gibt es Berge und Natur und Tiere, die ich persönlich gesehen habe. Also Wolfert, du wirst dich dort wohlfühlen, ich mich auch, weil ich liebe die Berge und die Natur auch. Und alle ihr, die ihr die Berge und die Natur nicht so liebt, es ist gut, euch diese Liebe jetzt anzueignen, damit ihr im Himmel dann gut zurechtkommt damit. Römer Kapitel 14. Ich fühle mich hier bei euch irgendwie so, ich habe eine Liebe für Deutschland bekommen, eigentlich verstehe ich nicht, warum Gott mich nach Brasilien geschickt hat. Wir haben gespürt, dass unsere Zeit in Amerika zu Ende kommt und haben uns eigentlich vorbereitet, zurück nach Europa zu siedeln und wirklich ernsthaft mit dem Gedanken beschäftigt, nach Deutschland zu siedeln, um hier einfach Gott zu dienen. Aber der Herr hat gesagt, Brasilien. Aber trotzdem werde ich deine Worte, Barbara, im Herzen bewegen und darüber beten, weil Deutschland liegt uns einfach so tief im Herzen. Es ist eigentlich unbeschreiblich, dass einem Österreicher Deutschland so viel bedeutet, wie es mir das tut. Na, das ist doch so. Die meisten Österreicher, sie mögen zwar die Deutschen, aber sie haben nicht so eine wirklich tiefe innige Liebe, wie wir sie haben. Aber ich fühle mich bei euch einfach wohl. Ich spüre jedes Mal, wenn ich diese Räumlichkeiten betrete, dass der Herr so große Dinge noch für euch vorhat. Ich hatte auch einen Traum, wo ich Wolfhard Magis und seine liebe Frau gesehen habe im Traum, wo der Herr so eindeutig zu mir gesprochen hat. Es war wirklich nicht nur ein prophetischer Traum, sondern ich weiß, es war wirklich die Stimme Gottes, dass Gott noch Großes vorhat mit eurem lieben Wolfhard und mit der Christa. Und Gott wird eure Verheißungen erfüllen. Christa, vor allem dich habe ich auch im Traum gesehen. Und ich habe so klar gesehen im Traum, dass Gott noch wirklich große Dinge mit und durch dich tun wird. Du musst daran glauben. Römer Kapitel 14. Ich lese von Vers 14 bis Vers 23. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn, Jesus, dass nichts an sich unrein ist. Nur dem, der etwas als gemein ansieht, dem ist es unrein. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht wegen einer Speise wegen das Werk Gottes. Alles ist zwar rein, aber es ist böse für den Menschen, der es mit Anstoß isst. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. Hast du Glauben? Habe ihn für dich selbst, vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Matthias hat mich noch gebeten, kurz ein paar Worte zu meinem Buch zu sagen, die Kraft zu vergeben, welches ja in eurem Buchladen gibt und hier in der Gemeinde aufgelegt wurde. Ich habe es in Englisch geschrieben 2009, weil ich damals in Amerika lebte. Und der Grund, warum ich es geschrieben habe, ist, weil es mein eigenes Leben war. Ich wurde als Kind sexuell missbraucht, wollte mich mit 12 Jahren, hatte ich meinen ersten Selbstmordversuch hinter mir. Und mein Leben war eigentlich hoffnungslos zerstört. Meine Teenagerjahre waren furchtbar. Ich habe 3-mal versucht, mich selbst umzubringen. Und dann habe ich einfach diesen Schmerz unterdrückt und alles versucht zu unterdrücken, weil ich einfach Gott dienen wollte und mit Jesus gehen wollte. Und dann nach Jahren hat der Herr zu mir gesprochen und hat gesagt, weißt du, ein unterdrückter Schmerz ist kein geheilter Schmerz. Und du kannst ihn nicht loswerden, wenn du nicht vom Herzen vergibst. Und da hat der Herr mich wirklich gelehrt zu vergeben. Und dann habe ich auch das Buch geschrieben und ich habe E-Mails bekommen aus Ländern, wo ich gar nicht weiß, wie das Buch dann hingekommen ist, dass Menschen wiederhergestellt wurden, Ehen wiederhergestellt wurden, Menschen freigesetzt worden sind, indem sie durch das Buch zu dem wirklichen Punkt der Vergebung gekommen sind. Also das Buch ist bei euch im Buchladen erwerblich. Ich möchte mich vor allem kurz auf Vers 17 hier konzentrieren. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Hier spricht der Apostel Paulus über das Reich Gottes und über gewisse Eigenschaften des Reiches Gottes. Er sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Was meint er damit? Der Apostel Paulus meint damit, und das haben wir auch im Zusammenhang gesehen, dass die Gemeinde zu Rom, die hat sich auf Äußerlichkeiten konzentriert. Du darfst das nicht essen, du musst jenes nicht essen, du darfst das nicht tun, du sollst jenes nicht tun. Und Paulus schreibt über diese äußerlichen Dinge, aber dann mitten hinein in diese ganze Erklärung, warum, was, weshalb wir unseren Bruder ehren und schätzen sollen und in der Liebe wandeln sollen, plötzlich bringt er diesen Vers, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Plötzlich sagt er, das Reich Gottes ist nicht Äußerlichkeiten, sondern das Reich Gottes ist etwas, was uns innerlich verändert und sich dann äußerlich ausdrückt. Die Bibel spricht ja sehr viel über das Reich Gottes. Jesus Christus hat sehr viel über das Reich Gottes gepredigt. das Reich Gottes, das Himmelreich. Immer wieder sprach Jesus darüber. Jesus sagte mal zu den Pharisäern in Lukas Kapitel 17, Vers 20 und 21, als sie gefragt haben nach dem Reich Gottes und den Zeichen des Reichen Gottes, da sagte der Herr zu ihnen, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Manche Übersetzungen übersetzen es ist unter euch, aber die Wahre, die, wie es vom Griechischen auch klar hervorkommt und in den meisten Bibeln auch übersetzt wird, ist, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Vers 21. Was bedeutet das? Ich glaube, es bedeutet, und was Jesus damit sagen wollte, ist, die Gesetze des Reiches Gottes sind in uns Menschen hineingeschrieben worden. Und nur wenn wir uns nach den Gesetzen des Reiches Gottes unser Leben richten, nur wenn wir verstehen, dass es nicht Äußerlichkeiten sind, sondern dass es um eine innere Veränderung und um ein richtiges Eindringen des Reiches Gottes in unser tiefstes Wesen geht, dann werden wir diese Dinge auch erleben. Die Religion ist etwas Furchtbares. Meine Frau kommuniziert mir und sagt, sprich langsamer, damit die das übersetzen können. Aber die Übersetzer sind so gut, die können auch schnell übersetzen, glaube ich. Ihr versteht das nicht? Okay, ich erkläre Ihnen das bei der Autofahrt nach Polen, das ist kein Problem. Die zwei Brasilianer machen uns jetzt keine Sorgen. Und die Übersetzer kommen schon zurecht. Versteht ihr mich, die nur Englisch sprecht? Ja? Nein? Okay, ich versuche ein bisschen langsamer zu reden. Das ist halt sehr schwer. Auf jeden Fall, das Reich Gottes ist etwas Inwendiges. Die Religion und die Religiosität ist etwas, was viele Menschen dieser Welt fest im Griff hält. Ich bin in einem Flieger gesessen, vor einem Jahr war es, und da merkte ich, es war in Brasilien von einer Stadt zur anderen, und da merkte ich, dass neben mir eine Dame Platz nahm, die Englisch sprach. Da dachte ich mir, aha, die ist keine Brasilianerin, weil die hat mit der Stewardess jetzt in Englisch gesprochen. Jetzt habe ich eine Möglichkeit, sie zu evangelisieren. Und ich begann dann mit ihr in Englisch zu reden und fragte, woher sie kam. Sie sagte, ich komme aus Rumänien. Ja, da war ich auch oft. Und was machen Sie in Brasilien? Ja, sie machte so einen Einsatz, wo sie halt versucht hat, Leuten zu helfen. Und was machen Sie in Brasilien? Ich sagte, ich bin Pastor und ich predige in verschiedenen Gemeinden. Sofort gingen die Mauern hoch. Und sie sagte, ich mag die Religion nicht. Ich hasse die Religion. Und ich sagte zu ihr, ich auch. Dann blickte sie mich mit großen Augen an und konnte das irgendwie nicht einreihen. Du hast soeben gesagt, du bist Pastor und jetzt sagst du mir, du hasst die Religion? Und ich habe ihr erzählt, weißt du, die Religion, wo Menschen versuchen, ihren Weg zu Gott zu finden, ist mühsam und schwierig und macht unser Leben kaputt. Aber das wahre Christentum, wo Gott einen Weg zu uns gefunden hat, ist wunderbar. Das Gespräch ging dann so, dass sie am Ende, bevor der Flieger gelandet ist, blickte sie mir in die Augen und sagte zu mir, ich habe gebetet, dass wenn es Gott gibt, soll er mir doch ein Zeichen geben. Und ich dachte mir, wie oft ist es so, dass Leute geplagt sind von Religiosität und Religion? In Wirklichkeit ist Christentum keine Religion. Ich wehre mich dagegen, dass wir das Christentum als Religion einordnen. Denn die Religionen dieser Welt, die müssen sich mühsam den Weg zu Gott finden. Ich habe nicht mühsam meinen Weg zu Gott finden müssen. Er hat seinen Weg zu mir gefunden. Und dadurch habe ich jetzt eine lebendige Beziehung. Und da ist ein großer Unterschied. Durch den Heiligen Geist kann ich jetzt in lebendige Beziehung mit der Dreieinigkeit leben. Und wisst ihr, und der Apostel Paulus spricht von Innerlichkeiten. Er spricht von Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Was bedeutet das? Zuerst sagt er Gerechtigkeit. Ein Wort des griechischen Ausdrucks für Gerechtigkeit bedeutet Folgendes. Von Gott angenommen zu sein. Vor Gott als vollkommen dargestellt zu sein. Wisst ihr, das Reich Gottes bedeutet Folgendes, dass wenn wir zu Gott kommen durch Jesus Christus, der Heilige Geist, hört gut zu, Gerechtigkeit, Freude und Friede und Freude im Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist in mir beginnt, diese drei wunderbaren Eigenschaften in meinem Innerlichen zu verwirklichen, die sich dann in meinem Leben ausdrücken. Wie viele Menschen tun so viel daran, um von Gott angenommen zu sein? Wie viele Probleme haben wir, weil wir einander nicht annehmen? Schau um dich herum, schau in die Welt hinaus. Wie viele Kriege, nicht nur jetzt in den Ländern, wo es Kriegen gibt, sondern wie viele Kriege in den Familien, wie viele zerbrochene Beziehungen, wie viele kaputte Ehen, wie viele kaputte Familien entstehen aus dem nicht angenommen worden sein? Niemand nimmt uns an, so wie Gott. Egal wie vollkommen deine Eltern sind, egal wie perfekt deine Eltern gewesen sind, wir müssen verstehen und in unserem Herzen begreifen, dass das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, wo Gott seine Herrschaft in meinem Herzen aufrichtet, da ist die erste Auswirkung oder eine der ersten Auswirkungen ist, dass ich vor Gott gerecht bin. Das heißt, ich bin jetzt angenommen von meinem himmlischen Vater. Ich brauche mir absolut nichts mehr zu verdienen, sondern ich kann einfach der Herrschaft Gottes in meinem Herzen freien Raum geben durch den Heiligen Geist, der sehnt sich danach, in mir diese Gerechtigkeit zu erwirken, dass ich vor Gott stehen kann und einfach sagen kann, ich bin angenommen. Jesus lebte sein Leben auf der Erde so. Als Jesus seinen Dienst begann und sich taufen ließ im Jordan, bevor er noch irgendein Wunder tat, bevor er irgendetwas für seinen Vater tat, da ließ er sich taufen und aus dem Himmel kam eine Stimme in Matthäus Kapitel 3. Und was sagte diese Stimme? Diese Stimme sagte im 17. Vers, und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus lebt im Wohlgefallen seines Vaters, bevor er irgendetwas für seinen Vater tat. Ich predigte vor kurzem bei einer Frauenkonferenz in Brasilien mit 4.300 Frauen. Also da habe ich schon geschwitzt und schlaflose Nächte gehabt davor, weil ich habe mir gedacht, du liebe Zeit, als Mann alleine vor 4.300 Frauen zu stehen, das ist ja oft schon einmal, ich bin mit 4 Schwestern aufgewachsen, das war ja oft nicht so einfach. Und dann mit 4.300, so viel, wie sagt man auf Deutsch, Östrogene? Ja, ist das? Ich muss jetzt wieder Deutsch lernen, jetzt bin ich beim Portugiesisch lernen. So viel Östrogene auf einem Platz habe ich noch nie erlebt. Aber na gut, ich habe dort gepredigt und als ich dort predigte, da sagte ich diesen wunderbaren Frauen, ein großes Problem, das viele von uns auch in den christlichen Gemeinden haben, ist folgendes, dass wir unseren Wert von den Dingen holen, die wir tun. Auch im christlichen Bereich. Wenn wir unseren Wert nicht von Gott bekommen, durch den Heiligen Geist einfach geschenkt, dann werden wir versuchen, dieses Bedürfnis in uns nach angenommen zu sein, wir werden versuchen, es irgendwo anders zu erfüllen. Dann kommen so die christlich akzeptierten Abhängigkeiten. Workaholismus, so die Arbeitssucht und diese anderen Dinge, die eigentlich unter den Christen noch geduldet und erlaubt sind, aber die oft nichts anderes sind als ein Ausdruck der Sehnsucht in uns, einfach so wie wir sind, angenommen zu sein. Wisst ihr, ich habe zu Hause über meinem Schreibtisch habe ich ein wunderschönes Schild hängen, das hat mir jemand mal gekauft. Die sah das in einem Buchladen und hat gesagt, Rainer, das beschreibt dich genau, das muss ich dir jetzt kaufen. Das hängt auf meinem Buchladen und das ist inzwischen meine absolute Überzeugung geworden. Darauf steht Folgendes. Jesus liebt alle, aber ich bin sein Lieblingskind. Und das schaue ich mir jeden Tag an und sage, Herr, ist das schön, dass ich angenommen bin. Wenn wir diese Angenommenheit im Heiligen Geist nicht erleben, dann werden wir wie einer Seifenblase dem nachlaufen und wir werden versuchen, sie anderswo zu erleben. Aber das Reich Gottes ist nicht auswendig. Das Reich Gottes ist nicht äußerlich. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Diese Dinge, Gerechtigkeit, angenommen von Gott zu sein, diese Dinge wie Freude und Friede im Heiligen Geist, das sind nicht Äußerlichkeiten, das sind Innerlichkeiten in unserem Herzen, die der Heilige Geist so wirken möchte, dass unser Leben radikal verändert wird. Und weißt du, dann löst sich auch das Problem des Abgelehntseins. Wenn Gott für mich ist, wer mag gegen mich sein? Auch wenn die ganze Welt gegen mich sein sollte, auch wenn alle Menschen sich gegen mich erheben sollte, auch wenn ich von niemand mehr geliebt werden sollte, ich weiß, durch den Heiligen Geist habe ich erlebt, dass ich angenommen bin. Dass ich in meinem Herzen diese absolute Gewissheit habe, das stimmt, ich bin sein Lieblingskind. Das bin ich wirklich. Der Apostel Paulus sagt weiter und er spricht, dass das Reich Gottes nicht Essen und Trinken ist, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Dieses Wort Friede kommt 87 Mal im Neuen Testament vor. Die Bibel spricht viel über den Frieden. Heutzutage reden wir auch viel über Frieden. Die Bibel versucht, die Menschen versuchen überall Frieden zu schaffen. Und wenn wir sehen, ich habe mir sagen lassen, dass es seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht einen einzigen Tag gegeben hat, wo nicht irgendwo auf dieser Welt Krieg stattgefunden hat. Überleg dir das mal. Keinen Tag gab es, der ohne Krieg auf dieser Welt war. Und die Menschen versuchen, Frieden zu schaffen. Die Diplomaten und Außenminister reisen von einem Land zum anderen, um zu vermitteln, um Frieden zu schaffen. Aber wenn die Bibel von Frieden spricht, ist wichtig, dass wir verstehen, dass der biblische Friede, der vom Heiligen Geist gewirkte Friede in meinem Herzen nicht etwas Äußerliches ist und auch nicht von äußerlichen Umständen abhängig ist. Viele Menschen denken, Friede ist die Abwesenheit des Krieges. Aber das ist kein Friede. Du kannst eine Abwesenheit des Krieges haben, aber dein Herz kann total belastet sein von Unfrieden. Menschen leben in Unfrieden, obwohl sie äußerlich versuchen, Dinge zu kaschieren. Und sie versuchen, einen Frieden zu erzeugen, der nicht wahrhaftig und echt ist. Wir haben diesen Frieden erlebt, meine Frau und ich. Wir sind seit fast 28 Jahren verheiratet. Seit 26 Jahren glücklich verheiratet. Aber seit fast 28 Jahren sind wir verheiratet. Und na, das ist die Wahrheit. Die ersten zwei Jahre waren nicht so glücklich, aber dann ging es eigentlich recht gut. Aber wir sind am 11. März nach Brasilien übersiedelt. Jänner, Februar und Teil vom März war die schlimmste Zeit, die wir in unserem ganzen Leben, das wir gemeinsam gelebt haben, durchgelebt haben. Die absolut furchtbarste und schlimmste Zeit. Meine Schwiegermutter, 78 Jahre alt, immer gesund. Kennt ihr das Wort hier in Deutschland, bumperl gesund? Nicht. Bumperl gesund, das könnt ihr auch nicht. Das du schon oder auch nicht? Gut, ich kenne es auch nicht. Bumperl gesund, das sagt man bei uns so in Österreich, in der Steiermark, der ist bumperl gesund. Das heißt, der ist einfach komplett durch und durch gesund. Und meine Schwiegermutter, die war mit uns in Europa im Juli. Wir sind durch verschiedene Länder gereist, waren auch in Deutschland. Sie ist gewandert, sie ist spaziert, sie ist mit so Flying Fox noch da geflogen mit 78 Jahren. Sie war immer völlig gesund. Und ich hatte einen Traum, dass sie sehr plötzlich sterben würde. Ich sagte dann zu meiner Frau und zu meinen Söhnen, der Herr hat zu mir gesprochen, die Oma wird bald sterben, wir müssen hinauffahren. Sie war etwa 9 Stunden von uns weg, um uns zu verabschieden. Mein älterer Sohn war eigentlich nicht sehr glücklich damit. Sagt, Papa, hör auf, die Oma zu verfluchen, sie ist bumperl gesund. Nein, ich weiß, Gott hat zu mir gesprochen, wir müssen uns innerlich zumindest von ihr verabschieden. Auf jeden Fall, das war Mitte vorigen Jahres. Dann im Oktober wurde sie mit Krebs diagnostiziert. Aber selbst da war die Aussicht, mindestens vielleicht 5 Jahre hat sie noch zu leben. Aber ich wusste, Gott sprach zu mir in einem zweiten Traum, es ist jetzt ihr Ende gekommen. Wir haben 22 Jahre lang für meine Schwiegermutter gebetet, dass sie zum Herrn führt. Und nach 22 Jahren Gebet errettete Jesus sie. Und sie war Mitglied und Teil einer Baptistenkirche, hingegebenes Mitglied. Plötzlich starb sie, am 12. Jänner starb sie in den Armen von meiner lieben Frau und von mir. Gleichzeitig mussten wir unseren Hund bereits einen Platz suchen, weil wir nach Brasilien siedelten. Der war uns so ans Herz gewachsen. Dann bekamen wir die Nachricht, der Hund wurde angeschossen, es musste ihm ein Bein amputiert werden. Meine Frau hat eine einzige Schwester, die nicht Christ ist und ist leider Alkoholikerin. Die lebte zusammen mit ihrer Mutter und als die Mama starb, da fiel das Leben meiner Schwägerin völlig auseinander. Völlig auseinander. Ich sagte zu Debbie, du musst rauffahren und oben bleiben, bis sie alles da eingereiht hat. Du musst ihr die Liebe Jesus jetzt praktisch zeigen. So, meine Frau flog da hinauf und es ist 9 Stunden Autofahrt von uns entfernt und sie blieb 2 Monate dort. Es schien so, als ob die das Dach über den Kopf verlieren würde, weil da alles Mögliche hochkommen ist und Armut und was weiß ich alles. Ich war zu Hause und ich wurde krank. Und ich habe tausende Wunder persönlich erlebt. Ich habe Krüppeln gehen gesehen, taube hören erlebt. Ich habe Augenlicht wiederhergestellt gesehen, gebrochene Beine in einem Augenblick. Ich habe wirklich tausende Wunder persönlich miterlebt und gesehen, die ich weiß und die auch bestätigt sind, ärztlich bestätigt. Plötzlich wurde ich sehr krank. Ich kam dann zu einem Arzt und der hat gesagt, ich muss eine Operation über mich ergehen lassen. Und da in Amerika das ganz anders ist als hier im schönen Deutschland und wir keine Krankenversicherung hatten, haben sie mich ambulant operiert und dann nach Hause geschickt. Verkettung verschiedener Umständen ist dann so gewesen, dass ich mit Medikamenten überdosiert wurde und in einer Nacht beinahe gestorben bin. Meine Frau wollte unbedingt nach Hause, ich konnte kaum am Telefon reden, ich konnte gerade mal 10 Meter gehen auf die Toilette, dann hatte ich keine Kraft mehr. Ich konnte etwa zwei Monate lang nicht schlafen, nur 1 bis maximal 2 Stunden pro Nacht. Meine Frau wollte nach Hause, sie hat gesagt, ich muss zu dir nach Hause. Ich habe gesagt, nein, du bleibst, wo du bist, deine Schwester braucht dich jetzt. Ich habe den Herrn, der bei mir auf der Couch sitzt. Auf jeden Fall, eines nach dem anderen ging so schlimm, wie man es sich nur ausdenken kann. Aber wisst ihr was? Den Frieden, den wir in unserem Herzen erlebt haben, in der schwierigsten Zeit der letzten 28 Jahre, ist unbeschreiblich. Wir hatten einen tiefen Frieden. Ich kann ihn dir mit Worten nicht erklären, ich kann ihn dir nur so erklären, das Reich Gottes ist Friede im Heiligen Geist. Und das ist nicht die Abwesenheit von schwierigen Umständen, das ist die Anwesenheit des Heiligen Geistes in deinem Leben, inmitten der schwierigsten Umstände deiner Zeiten. Und wir haben einen Frieden erlebt. Leute wollten kommen und mich ermutigen, die eigentlich selbst nicht ermutigt waren. Die sind gekommen zu mir in die Wohnung, haben mich da gesehen, die wussten nicht, was sie sagen sollten und sie gingen gestärkt aus meinem Haus hinaus. Nicht, weil ich so der große Superheld bin. Ich war völlig am Ende körperlich. Ich konnte eigentlich nichts tun. Aber der Heilige Geist hat meiner Frau und mir, wie es im Wort Gottes versprochen ist, einen Frieden geschenkt, der nicht von Umständen abhängig ist. Das Problem ist, dass wir Menschen oft Gerechtigkeit, angenommen sein, Friede und Freude in äußerlichen Dingen suchen, wenn der Heilige Geist es in uns drinnen wirken will. Und wir erlebten diesen unwahrscheinlich tiefen Frieden. Es war nicht mit Worten zu beschreiben. Wir wussten einfach, dass Gott uns in der Hand hält. Wir wussten ganz sicher, dass er uns nicht im Stich lässt. Wir wussten einfach, dass alles klappen würde. Leute haben zu mir gesagt, du musst jetzt deine Ausreise nach Brasilien wohl aufgeben und den Flug stornieren. Du wirst das nicht schaffen können. Und ich habe gesagt, am 11. März sitze ich im Flieger nach Brasilien. Ja, wie kannst du das sagen, Reinhard? Das ist Arroganz. Ich sehe dich doch, du kannst kaum gehen und du willst in 3 Wochen im Flieger sitzen, nach Brasilien auszuwandern? Ich habe gesagt, natürlich. 3 Wochen sitze ich im Flieger nach Brasilien. Und tatsächlich, am 11. März saßen wir im Flieger nach Brasilien. Meine Frau hatte dann auch ein kleines Muttermal an der Schulter und sie sagte, das möchte ich mir entfernen lassen, bevor ich nach Brasilien gehe, weil ich weiß ja nicht, wie dort die medizinische Versorgung ist. Sie ließ es entfernen und sie wartete auf den Befund, der kam nicht. Wir saßen im Auto zum Flughafen, um auszuwandern nach Brasilien. Da sprach sie mit der Klinik und die sagten, das ist leider Krebs. Aber es ist so gutmütig, dass du dir keine Sorgen machen brauchst. Nur in die Sonne dürfen sie nicht gehen. Meine Frau lachte am Telefon und sagte, ich sitze im Auto unterwegs zum Flieger. Ich wandere nach Brasilien aus in eine Stadt, wo das ganze Jahr über die Sonne scheint. Wie kann man so sein? Wie kann man in all den Umständen, die das Leben oft mit sich bringt, in einem Frieden leben, damit die Leute, die das sehen, sagen, was hast du, das anders ist? Es ist das Reich Gottes. Es ist die Eigenschaft des Reiches Gottes, die der Heilige Geist in unserem Herzen tatsächlich wirkt. Ich weiß nicht, wie viele von euch dieses Lied kennen. Viele Menschen kennen ja dieses Lied nicht mehr, habe ich herausgefunden. Ich habe das versucht, über Google herauszufinden. Aber ich denke, der Wolf wird es bestimmt kennen. Kennst du das Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele... Ich hätte den Wolf bitten sollen, es zu singen. Ich habe eigentlich gebeten, ob wir das Lied heute singen konnten, aber es kennt niemand mehr. Dieses Lied, die Bärbel kennt es. Oh, oh, der Vater schielt die Tochter. Aber es ist eigentlich ein Lied, das... Ich lese euch den Text kurz mal vor. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch allezeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Und der Refrain geht immer wieder so, mir ist wohl in dem Herrn. Der zweite Vers, wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Ich habe das als Kind gesungen. Mein Papa war ja Pastor der Freien Christengemeinde in Österreich. Und wir haben das als Kind immer gesungen. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchströmt. Und ich kann mich zurückerinnern an meine Kindheit. Ich dachte mir, wir singen dieses Lied vom Frieden mit Gott, der meine Seele durchströmt. Mir ist wohl in dem Herrn. Und ich blickte mich so um in der Gemeinde und ich dachte mir, jedes Mal, wenn es dir schlecht geht, jammerst du und beklagst du dich und schimpfst du und hast keinen Frieden. Es ist nur Stress. Aber du singst am Sonntag dieses Lied. Da passt irgendetwas nicht zusammen. Dieses Lied wurde geschrieben von einem Amerikaner. Sein Name ist Horatio Spafford. Und er hat das Lied geschrieben. Er erlebte Folgendes. 1871 gab es ein schlimmes Feuer in Chicago. Er war Rechtsanwalt, sehr erfolgreicher Rechtsanwalt und hat sein Geld in Immobilien investiert. Und 1871 in diesem furchtbaren Feuer in Chicago verlor er seinen gesamten materiellen Besitz und seinen einzigen Sohn. Einige Zeit danach, er begann sich Dinge wieder aufzubauen, er war ein hingegebener Christ und ein Freund von dem bekannten Erweckungsprediger Moody. Einige Jahre später, ich glaube es waren 2 Jahre danach, als er begonnen hat, sich wieder Dinge aufzubauen, wollte er mit seiner Frau und seinen 4 verbliebenen Töchtern nach England reisen, mit dem Schiff damals, na klarerweise. Aber Geschäftliches verhinderte ihn, mit seiner Frau mitzureisen, also sandte er seine Frau mit den 4 Töchtern voraus auf dem Schiff nach England. Mitten im Ozean gab es eine Kollision zwischen dem Schiff, auf dem seine Frau mit den 4 Töchtern waren, und einem anderen Schiff. Alle 4 Töchter verloren ihr Leben und ertranken im Ozean. Die Frau wurde von einem Matrosen gerettet. Als die Frau in England ankam, schrieb sie ein Telegramm an den Mann. Darin stand, nur ich alleine bin übrig geblieben. Der Mann verlor seinen einzigen Sohn. Er verlor seinen gesamten materiellen Besitz. Und er verlor seine überbliebenen 4 Töchter. Und als dieser Mann dann an dem Schiff war, zu seiner Frau nach England, als er ungefähr an der Stelle war, wo seine 4 Kinder am Boden des Ozeans lagen, kam der Heilige Geist über ihn mit einem tiefen Frieden und einer Inspiration und er schrieb diese Worte. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Mir ist wohl in dem Herrn. Jesus sagte zu seinen Jüngern in Johannes Kapitel 14, Vers 27, Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. Und dann sagt Jesus ganz interessante Worte. Jesus fügt Folgendes hinzu, nicht wie die Welt gibt. Jesus gibt uns einen Frieden, den die Welt nicht kennt. Was ist der Friede der Welt? Der Friede dieser Welt ist Abwesenheit von Krieg. Der Friede dieser Welt ist Abwesenheit von schwierigen Umständen. Weißt du, in welcher Situation Jesus diese Worte zu seinen Jüngern gesagt hat? Er erklärte ihnen gerade, dass er sie verlassen würde. 12 Männer haben alles verlassen. Sie haben alles aufgegeben. Alles haben sie verlassen, um dieser einen Person, Jesus, nachzufolgen. Und dieser Jesus war jetzt derjenige, auf den sie gehofft und auf den sie gebaut haben. Und plötzlich nach etwas mehr als 3 Jahren kommt Jesus zu ihnen und sagt, ah, ich habe euch was zum Sagen, ich gehe jetzt. Und ich verlasse euch jetzt. Und in diesem Zusammenhang, wo er spricht über sein Weggehen, sagt er plötzlich hinein, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht so wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Es gibt einen Frieden im Heiligen Geist, der eine Auswirkung des Reiches Gottes in deinem Herzen ist, welcher alles überschreitet, das, was die Welt dir bieten kann. Wisst ihr, dieser Friede, der durch den Heiligen Geist in unser Leben geschenkt und gegeben wird, da kannst du tatsächlich durch die schlimmsten Umstände deines Lebens gehen und du bist dir plötzlich bewusst, um mich tobt der Sturm, aber in mir ist der Friede. Und das ist das, wonach die Welt sich sehnt. Die Welt hat Sehnsucht nach Frieden, aber sie kann ihn nicht geben. Menschen können das nicht geben, was die Invasion des Reiches Gottes in meinem Leben mit sich bringt. Menschen können das niemals geben, was das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Herzen bringt. Und Gott möchte, dass jeder Christ, Gott möchte, dass die Gemeinde Jesu Christi ein Ausdruck, dass die Gemeinde Jesu Christi ein Ausdruck seines Reiches ist. Und sein Reich ist angenommen sein, ist Friede, ist Freude im Heiligen Geist. Das ist der Ausdruck des Reiches Gottes. Jetzt stell dir mal kurz vor, träum mal so mit mir. Ich träume ja sehr viel, auch am Tag. Ich habe mir zum Beispiel zur Gewohnheit gemacht, wenn ich zum Zahnarzt gehe und der sagt, naja, da müssen wir jetzt eine Plombe erneuern und schalte den Bohr rein und kommt mit der Spritze, sage ich immer, bitte keine Spritze. Dann sagt er immer, der Zahnarzt, aber das tut doch weh. Und ich sage, nein, das tut nicht weh. Und meine Frau sagt, glaubt nach wie vor, ich bin hier ein bisschen eigenartig, spreche ich auch nicht ab. Aber jeder darf glauben, was er will. Und wisst ihr, ich setze mich so in den Stuhl hinein und ich beginne zu träumen von der Herrlichkeit Gottes über unsere Länder. Von Erweckung, von Zeichen und Wunder, von Krafttaten Gottes, von diesen Totenauferweckungen und der richtigen Invasion des Reiches Gottes im Leben unserer wunderschönen Länder in Österreich und Deutschland und einfach in unserem Europa. Und ich träume das so vor mich dahin und plötzlich sagt der Zahnarzt, Sie können die Augen aufmachen, wir sind fertig. Das musst du mal probieren, das funktioniert. Aber wisst ihr, das glaubt ihr mir jetzt nicht. Einige von euch schauen ganz ungläubig rein. Na probiert, wenn es nächstes Mal zum Zahnarzt geht, probiert es einmal. Träumt von der Erweckung Gottes in Deutschland. Träumt davon, dass der Feind in Deutschland 7-1 vernichtet wird. Dann werdet ihr sehen, das funktioniert. Auf jeden Fall. Die Gemeinde Jesu Christi, davon bin ich fest überzeugt. Du und ich, wir sind der Schlüssel für unsere Länder. Erweckung beginnt nicht auf der Straße, Erweckung beginnt hier. Hier beginnt sie, in unseren Herzen. Und wenn der Heilige Geist unsere Herzen so verändern und erwecken kann, dass wir tatsächlich Gerechtigkeit, Friede und Freude leben, egal welche Umstände sich in unserem Leben gerade abspielen, dann werden die Leute, mit denen wir auf der Arbeit stehen, mit denen wir in der Schule sind, denen, die wir begegnen, diese Leute werden aufmerksam werden auf uns. Das verspreche ich euch. Ich erlebe das immer wieder. Wie Leute sagen zu mir, bei Ihnen ist was anders. Und ich denke mal, ja, Jesus, das stimmt wirklich. Es ist nicht der Reinhard, es ist das Reich Gottes, welches in meinem Herzen Platz gefunden hat durch den Heiligen Geist und welches sich ausdrückt permanent. Und Jesus möchte, dass in unser aller Leben wir auch diesen Frieden wirklich leben und erleben. Nicht die Abwesenheit von Schwierigkeiten, sondern tatsächlich die Anwesenheit des Reiches Gottes durch den Heiligen Geist. Die Apostel lebten das so. Apostelgeschichte 12, der Petrus wartet auf seinen Tod. Er war ins Gefängnis geworfen. Und da Sabbat war, wollten sie ihn noch nicht umbringen. Er wartete, am nächsten Tag umgebracht zu werden, den Märtyrertod zu sterben. Die Gemeinde betete, was geschah? Ein Engel des Herrn ging ins Gefängnis hinein und er musste ihn auf die Seite schlagen, um ihn zu wecken. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Wenn du heute Nacht im Gefängnis bist und weißt, morgen geht's dir an den Kragen und morgen wirst du getötet, Wie verbringst du die letzte Nacht deines Lebens hier auf dieser Erde? Leider, und so war es bei mir vor vielen Jahren auch, muss ich sagen, leider werden viele Christen diese Nacht schlaflos verbringen und sich von Sorgen quälen lassen. Petrus schlief. Er schlief. Das ist ein Ausdruck des Frieden Gottes in unserem Herzen, der nicht von äußerlichen Umständen abhängt, sondern Gott in unserem Herzen wirken kann. Die dritte Eigenschaft, die ein Ausdruck des Reiches Gottes ist, ist Freude. Freude im Heiligen Geist. Ich kann mich gut erinnern, Wolfhard, da kannst du dich bestimmt auch noch gut erinnern, das ist lange her. Ich denke, es muss bald 20 Jahre her sein. Wir gründeten damals Gemeinden in Österreich und da brach bei euch hier was aus. Ich glaube, es waren die Argentinier, die hier waren. Und da kamen wir her. Das war das erste Mal, als ich bei euch in der Gemeinde hier war. Meine Frau war damals auch mit. Wir kamen hier nach Berlin, weil wir hörten von einer Freude im Heiligen Geist, die unabhängig ist von dem, was sich in deinem Leben abspielt. Kannst dich bestimmt gut erinnern daran. Und da kamen wir das erste Mal nach Berlin zu eurer Gemeinde, um auch das zu erleben, wonach wir uns alle sehnen. Die Tatsache ist, schau um dich herum, jeder Mensch sehnt sich nach Freude. Viele Menschen verwechseln Vergnügen mit Freude. Vergnügen ist abhängig von Umständen. Freude im Heiligen Geist braucht keine guten Umstände, um Ausdruck zu finden. Braucht sie nicht. Ich muss dir sagen, ich bin in meinem Stuhl gesessen, es ging mir wirklich hundsdreckig körperlich. Aber ein Freund hat dann mich kontaktiert und wollte mir Mitleid spenden. Reinhard, du armer Kerl, und ich komme vorbei und was kann ich tun? Und Reinhard, und ich sagte ihm, hör auf mit diesem Unsinn, du armer Kerl. Und ich zitierte ihm folgende Bibelstelle. Habakuk Kapitel 3, Vers 17. Denn der Feigenbaum blüht nicht und an den Reben ist kein Ertrag, der Ölbaum versagt seine Leistung. Und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor, die Schafe sind aus der Hürde verschwunden und kein Rind ist in den Ställen. Ist das gut? Möchtest du sowas erleben? Nicht, ne? Die meisten von euch, also die, die sich trauen, machen. Die anderen schauen mich ganz stur an und denken, das ist eine Fangfrage. Ist keine Fangfrage, braucht keine Angst haben. Meine Frau sagt immer, wenn der Prediger dir eine Frage stelle, antworte nicht, denn es ist eine Fangfrage. Aber das ist keine Fangfrage. Schau dir mal das an, den 17. Vers. Das beschreibt doch keine guten Umstände, oder? Und ich habe meinem Freund gesagt, ich muss dir jetzt was sagen und habe ihm diese zwei Verse vorgelesen. Jetzt schau dir den 18. Vers einmal an. Ich will in dem Herrn frohlocken. Ich will jubeln über den Gott meines Heils. Was ist das? Die Bibel nennt es Reich Gottes im Heiligen Geist, der in uns eine Freude wirkt, die alle Umstände übertrifft. Wenn du versuchst, angenommen sein, wirklichen tiefen Frieden und wahre Freude durch Äußerlichkeiten, durch Umstände, durch Veränderung der Umstände deines Lebens, diese Dinge in deinem Leben zu erlangen, dann läufst du einer Seifenblase nach, die jedes Mal platzt, wenn du glaubst, sie angegriffen zu haben. Denn die Bibel lehrt klar, dass diese Dinge nichts mit Äußerlichkeiten zu tun haben. Der Heilige Geist, der wirkt eine Freude in uns drinnen, die alles andere überschreitet und die nicht versiegt, auch wenn meine Umstände sich ändern. Und das ist das Wunderschöne. Ich habe eine unwahrscheinliche Sehnsucht danach. Ich kann euch gar nicht beschreiben, welche tiefe Sehnsucht ich in meiner Herzen... Neutralen ließ kurze Zeit später ihrerseits eine Erklärung folgen und schlug ebenfalls verständnisvolle Töne an. Hier waren immerhin 38 führende Gemeinschaftsleute versammelt, die den Unterzeichner vorwarfen, Zitat, indem man die ganze Bewegung wahrscheinlich unten schmerzenden, traurigen Gesicht, sagte er mir Folgendes. Er sagte, nur 10% meiner Kinder leben als wahre Jünger und erleben mein Wort, welches ich will, dass sie es täglich erleben. 90% sind einfach nur meine Kinder. Meine erste Frage war, Jesus, gehöre ich zu den 10 oder zu den 90%? Das war meine erste Frage. Die zweite Frage war, Herr, kannst du in deiner Güte und Gnade mir erlauben, diese Zahl zu verändern und zu verschieben? Der Herr möchte, dass wir alles erleben, was uns zusteht, in seinem Wort. Alles. Ich beschäftige mich zurzeit so intensiv mit Johannes 14 und Johannes 15. Die, die an mich glauben, werden die Dinge tun, die ich sage und größere, die ich getan habe und größere. Zweimal im Vers 13 und Vers 14, zweimal hintereinander sagt Jesus, ihr könnt mich bitten, um was ihr wollt, ich werde es euch geben. Im Johannes 15 sagt er, wenn ihr in mir bleibt, mein Wort in euch bleibt, ihr könnt um alles bitten, was ihr wollt und ich werde es euch geben. Jesus sagt mit anderen Worten, ich möchte, dass 100% aller deiner Gebete erhört werden. Überleg einmal wirklich, was Jesus hier sagt. Ich habe gerade mein sechstes Buch fertig geschrieben, bevor wir Brasilien verließen. Und da schrieb ich was hinein, was eigentlich nicht so geplant war. Und da habe ich jetzt Pause gemacht und habe gesagt, ich muss meine Frau fragen, wie sie mein Leben eigentlich sieht. Es ist ja oft so, dass Frauen uns anders sehen, als wir uns selbst sehen und beurteilen. Christa lacht da ganz toll. Also wenigstens jemand bestätigt es mir. Ich habe es von einer Frau bestätigt bekommen, das ist viel wert. Aber da habe ich mir gedacht, jetzt muss ich meine Frau fragen, wie sie eigentlich mich sieht. So machte ich kurz Pause, kam auf meinem Büro heraus und sagte, Liebling, wenn du beurteilen müsstest, wie viele meiner Gebete tatsächlich praktisch und real beantwortet werden, was würdest du sagen? Meine Frau sagte, 99,9%. Wisst ihr, das ist nicht genug. Da fehlt noch 0,1%. Jesus sagte klipp und klar, ihr könnt mich bitten in meinem Namen und ich werde es euch geben. Klipp und klar. Johannes 15 sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt, meine Worte in euch, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt und ich werde es euch geben. Jesus verspricht und sagt uns ganz klar, dass er möchte, dass 100% von dem, was wir beten, erhört wird. Und wir als Christen, wir nehmen oft Dinge an, einfach wir nehmen sie so hin. Und das betrübt den Herrn. Ich glaube, das betrübt auch den Heiligen Geist, der Sehnsucht danach hat, dass alles, was Jesus uns versprochen hat, in unserem Leben verwirklicht wird. Was betrübt ihn? Und wir müssen zu dem Punkt kommen, wo wir alles, was uns zusteht, auch erleben, erfahren, erlangen und uns nicht mit weniger zufrieden geben. Reich Gottes bedeutet, dass in deinem Leben es ein Angenommensein gibt, dass du permanent in Friede und Ruhe leben kannst, auch wenn die ganze Welt dich ablehnt. Reich Gottes durch den Heiligen Geist bedeutet, dass es in deinem Leben einen Frieden gibt, wo deine Freunde um dich herum dich anhalten und sagen, jetzt sag mir mal, was los ist mit dir. Ich weiß, wie es zurzeit in deinem Leben rund geht. Warum strahlst du diese Ruhe und diesen Frieden aus? Erklär mir das mal. Reich Gottes bedeutet, dass Menschen dich sehen. Vor kurzem mussten wir um 4 Uhr in der Früh aufstehen, weil wir zum Flieger gingen, meine Frau und ich. Die Nacht zuvor war sehr spät, es war nach 1 Uhr, was eigentlich in Brasilien normal ist. Also die meisten Hauptmahlzeiten nehmen wir jetzt so zwischen Mitternacht und 1 Uhr in der Früh ein. Es ist ganz ein anderes, verrücktes Leben da drüben. Aber als wir um 4 Uhr der Wecker klingelte und ich meine Frau mit einem Kuss weckte, wie ich das gerne mache, ich sage schon seit vielen Jahren, sie ist auch wunderschön ohne Make-up, ganz zeitlich in der Früh, schon langsam beginnt sie mir das zu glauben. Aber als ich dann meine Frau aufweckte und ich so pfeifend durch das Badezimmer ging ins Haus, da sagte sie so im Spaß zu mir, ich weiß nicht, das kann ich jetzt selbst nicht ins Deutsche übersetzen. Da sagte sie so im Spaß zu mir, it makes me sick how happy you are at 4 o'clock in the morning. Versteht ihr das? So, es macht mich verrückt, wie du um 4 Uhr in der Früh nach 3 Stunden Schlaf so glücklich durch das Haus marschieren kannst. Wisst ihr, ich war vom Temperament her melancholisch. Ich war depressiv. Sie nannten mich auf der Bibelschule den Jo-Jo-Christen. Oben, unten, oben, unten. Ich hatte mehr Gefühlsbewegungen als eine schwangere Frau. Es tatsächlich war. Ich habe das jetzt so erlebt. Ich musste diese schweren Medikamente nehmen im Jänner. Die haben sie noch um ein Zehnfaches überdosiert. Und das war ein ganz schlimmes Präparat, das meine Hormone komplett verändert hat. Und ich schickte meiner Frau ein SMS darauf nach Kentucky. Sie sagte, wie geht's dir? Und ich sagte, Liebling, ich fühle mich, als ob 30 Frauen, die, gibt's PMS, ist das Deutsch? Nein. PMS? In Englischen sagt man PMS, also prämenstruale, du kennst das ja, du bist der Frau, wo die Hormone ja nicht passen, gell? Also das gibt es so, dass, wisst ihr, die Frauen vor dem Zyklus, wo dann die Hormone ganz durcheinander sind. Und ich sagte zu meiner Frau, ich fühle mich, als ob 30 solche Frauen in meinem Körper sind und sie alle miteinander raufen und streiten. So fühlte ich mich. Aber weißt du was? Eine Freude, die tief aus meinem Innersten kam, die übernahm die Kontrolle dieser Gefühle. Und es ging uns so gut. Und die Welt hat Sehnsucht danach. Die Welt hat Sehnsucht danach, Menschen zu sehen, wo sie sagen, das bist nicht du. Weil das ist nicht normal. Das ist nicht mehr menschlich. Und wir eine Gelegenheit haben, den Menschen in Deutschland zu sagen, es gibt eine Freude, die übertrifft die Freude, die so groß war, als wir Weltmeister wurden. Es gibt eine Freude, die ist noch größer. Es gibt eine Freude, die hat nichts mit Umständen zu tun. Es gibt eine Freude, die lässt dich nie mehr los. Es gibt eine Freude, die von innen heraus durch den Heiligen Geist die Kontrolle über dein Leben übernimmt und die einfach immer aus dir sprudelt. Stell dir vor, wenn jeder Christ in Deutschland das Erlebnis des Reiches Gottes im Heiligen Geist praktisch zu leben beginnen würde. Ich garantiere dir, wir werden von Leuten angesprochen darauf, was mit uns los ist. Und dann können wir den Leuten bezeugen, ich kann dir sagen, was los ist. Es ist das Reich Gottes im Heiligen Geist, das in mir drinnen diese Angenommenheit, diesen Frieden und diese Freude wirkt. Und die hat nichts mit Umständen zu tun. Auch wenn alles gegen mich scheint, auch wenn meine Umstände negativ sind, auch wenn ich die Prüfung nicht geschafft habe, auch wenn es auf der Uni schlecht geht, auch wenn es auf dem Job schlecht geht, auch wenn alles drunter und drüber geht, in mir drinnen weiß ich, ich bin angenommen. In meinem Herzen habe ich Frieden, der unbeschreiblich ist. Und aus meinem Herzen sprudelt eine Freude heraus, die alle Umstände einfach die Kontrolle über alle Umstände die Kontrolle übernimmt und die einfach mein Leben jetzt bestimmt. Das ist das Reich Gottes. In Kraft, erlebbar und erfahrbar. Und ich bete heute Morgen, dass jeder von uns in diesem Raum das Reich Gottes im Heiligen Geist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr erlebt und erfahrt. Damit Deutschland weiß, es gibt einen Retter und es gibt ein reales Reich Gottes, welches in uns drinnen ist. Und das tragen wir hinaus in die Welt und das zeigen wir dieser Welt, dass wir doch etwas haben, was Umstände unabhängig ist. Ich möchte kurz beten und ich glaube, der Herr möchte ein paar prophetische Worte heute Morgen noch freisetzen. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Gegenwart hier heute Morgen. Jesus, du selbst versprichst uns, wo zwei oder drei versammelt sind in deinem Namen, da bist du gegenwärtig unter uns durch deinen Heiligen Geist. Und Herr, ich danke dir, dass du jetzt gegenwärtig bist. Ich danke dir, dass du ein sprechender Gott bist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Wunder tut, der Zeichen tut. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich selbst immer wieder bewahrheitet in unserem Leben. Und dass du zu deinem Wort stehst und dass dein Wort absolute Wahrheit ist. Und nichts anderes. Und Herr, ich bitte dich, dass du durch den Heiligen Geist in jedem Menschen in diesem Raum dieses Wirken jetzt beginnst, dass tatsächlich angenommen sein, Friede und Freude, alles andere in unserem Leben übernimmt. All die Dinge, die uns bis jetzt abhängig gemacht haben von Umständen. Herr, ich bitte dich, dass diese umständenunabhängige Freude und der umständenunabhängige Friede und dieses von Umständen unabhängige Angenommensein von dir in unser aller Herzen gewirkt wird, damit wir dieser Welt zeigen können, es gibt etwas in uns, das tatsächlich größer ist als alle Probleme und das ist das Reich Gottes im Heiligen Geist. Herr, darum bitte ich dich Und ich danke dir im Namen Jesus Christus, dass du ein Gott bist, der auf uns hört und unsere Gebete hörst. Amen. Ich empfinde, dass es ist jemand hier, der hat eine Entzündung im Zahn. Und Jesus ist heute Morgen hier, um dich zu heilen. Du hast Schmerzen im Zahn oder eine Entzündung. Und nimm jetzt einfach, streck dich im Glauben aus. Jesus ist hier, um diesen Zahn komplett gesund zu machen und diese Entzündung verschwinden zu lassen. Ich habe ein Wort auch für euch als Gemeinde. Ich kann mich nicht erinnern, was ich je über diese Gemeinde prophezeit habe. Bei mir ist es so, dass wenn ich den Raum verlasse, sind alles das, was ich prophezeit habe, ist wieder weg aus meinem Gedächtnis. Aber ich spüre ganz stark in meinem Herzen, ich habe das heute in der Früh beim Gebet zu Hause schon so stark gespürt, dass hier in dieser Gemeinde viele unerfüllte Verheißungen noch repräsentiert sind. Dass Menschen hier in dieser Gemeinde sitzen, die schleppen mit sich so unerfüllte Verheißungen herum. Und der Herr möchte euch heute sagen, dass diese unerfüllten Verheißungen nicht unerfüllt bleiben werden und auch nicht unerfüllt bleiben sollen. Sondern der Herr schickt seine Engel aus und seine Engel werden diese Wunder zu euch bringen. Und das, was in Einzelnen von euch geschehen wird, das ist das, was Gott durch euch als gesamte Gemeinde tun wird. Kein Wort, das Gott über euch als Gemeinde ausgesprochen hat, soll unerfüllt und unbeantwortet bleiben. Der Herr, ich spüre so stark in meinem Herzen, wie der Herr richtig brennt darauf. Als ob der Herr richtig sagen würde, ich habe eine unwahrscheinliche Sehnsucht, Wolfhard. Eine tiefe Sehnsucht in meinem Herzen, dass das, was ich über diese Gemeinde ausgesprochen habe, in Erfüllung geht. Und ich sehe, wie ihr als Gemeinde auf einem Weg seid und diese Gemeinde auf dem Weg, das war nicht deine Idee, das war Gottes Idee, das war Gottes Plan, denn ihr seid auf dem Weg mit dem Herrn und er hat diesen Namen für euch gewählt und ihr seid auf dem Weg und ihr seid kurz davor, so richtig kurz, das ist von Gottes Sicht oft anders wie von unserer, aber ich spüre so stark in meinem Herzen, ihr seid kurz davor, in dem hineinzukommen, woran du jahrelang geglaubt hast, woran ihr festgehalten habt und wonach ihr Sehnsucht habt. Und der Herr möchte euch sagen, seine Sehnsucht, das für euch als Gemeinde zu erfüllen, ist viel größer als die Sehnsucht in deinem Herzen ist. Und der Herr wird seine Engel ausschicken und die Engel Gottes, die werden den Weg bereiten und Gott wird die Wunder und die Zeichen und die Träume, die du hast, in Erfüllung gehen lassen für euch als Gemeinde und seine Engel werden aktiv sein, damit diese Gemeinde auch die Bestimmung erlangt, für die Gott sie tatsächlich ins Leben gerufen hat. Denn diese Gemeinde wurde von Gott ins Leben gerufen und Gott, der seinen Traum und sein Verlangen in dein Herz gelegt hat, der Traum ist heute so real, als er es war, als Gott ihn in dein Herz gelegt hat. Und der Herr brennt darauf, all das zu erfüllen. Und Christa, der Herr wird dich verwenden auf eine Art und Weise, wo du selbst noch nicht glaubst, dass er es tun können wird. Du schaust oft auf dein Leben und du bist dankbar für das, was Gott getan hat. Und in deinem Leben ist eine tiefe Dankbarkeit. Du schaust auf deine Familie und auf das, was sie erlebt hat. Und eine tiefe Dankbarkeit in deinem Leben für das, was Gott dich erleben hat lassen. Aber der Herr möchte dir sagen, ich habe nicht nochmal begonnen, all das zu erfüllen, was ich für dich noch habe. Und ich werde dich verwenden. Die Tage, die vor dir sind und die Tage, die kommen, du wirst Größeres erleben in den Tagen vor dir, als es du erlebt hast in deinem gesamten Leben in der Vergangenheit. Denn der Herr möchte dir sagen, ich bin ein Gott, der Großes tut. Ich bin ein Gott, für den nichts unmöglich ist. Ich bin ein Gott, der deine Treue gesehen hat. Ich bin ein Gott, der gesehen hat, als du gebetet hast, wo es kein anderer sah. Ich habe dich gesehen auf deinen Knien im Schlafzimmer, sagt der Herr, wo du treu vor mir gekniet bist im Gebet. Da habe ich auf dich gehört und ich habe dieses gesehen. Und ich werde es dir erfüllen und ich werde deine Gebete beantworten. Und ich werde dich verwenden hier in dieser Nation und über diese Nation hinaus. Auch in anderen Ländern wird der Herr dich verwenden und du wirst staunen, wie treu und wie groß der Herr in seiner Güte ist und wie sehr er dich verwenden wird. Und alle eure Kinder werden die Bestimmung Gottes in ihrem Leben erfüllen. Alle eure Kinder. Denn das war euer sehnlichster Wunsch. Das habt ihr euch so sehr gewünscht. Mehr als Erfolg und irdischen Besitz habt ihr euch gewünscht, dass eure Kinder doch die Wege Gottes ganz gehen mögen. Und der Herr sagt euch, alle eure Kinder werden meine Wege gehen und meine Bestimmungen erfüllen. Ich werde darauf sehen, dass diese Gebete auch beantwortet werden. Bärbel, ich glaube, der Herr möchte dir sagen, ich danke euch für die liebevolle Aufnahme hier. Wolfhard, herzlichsten Dank. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich dieses große Vorrecht habe, hier bei euch zu stehen. Ich schätze das sehr von ganzem Herzen und nehme das nicht selbstverständlich. Und ich bete für euch, seitdem ich das erste Mal hier war, hat mich Deutschland nicht mehr losgelassen. Ich konnte mir nie vorstellen, ich war in Österreich überglücklich, ich konnte mir nie vorstellen, überhaupt je in Deutschland zu predigen. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Aber als ich das erste Mal vor, glaube ich, 2 Jahren hier war, da geschah etwas in meinem Herzen. Und Deutschland lasst mich nicht mehr los. Und ich bete oft, auch wenn ihr mich nicht oft seht, weil ich am anderen Ende der Welt lebe, aber ich bete für euch als Gemeinde regelmäßig. Und ich weiß nicht, was der Herr in Zukunft vorhat mit mir. Wir leben so in der Einstellung, Herr, schick uns hin, wo du willst, wann du willst. Wir packen die Koffer und wir gehen. Aber irgendetwas ist in meinem Herzen geschehen und ich kriege Deutschland nicht mehr raus. Und ich lasse das einfach in der Hand des Herrn und überlasse ihn, wann und wie sich unsere Wege wieder kreuzen. Aber ich möchte euch danken für eure Offenheit, für die offenen Herzen. Wenn jemand Gebet wünscht, die Englisch sprechen, meine 2 Pastorenfreunde aus Brasilien sprechen beide Englisch. Sie sind gerne bereit, für irgendjemanden zu beten. Debbie und ich sind hier bereit, für euch zu beten. Wenn ihr Gebet wünscht, ihr könnt gerne einfach auch kommen zum Gebet.